Utopisches Denken hat seine Unschuld im 20. Jahrhundert verloren. Wir stehen auf den Trümmern des Sozialismus und Kommunismus. Handelt es sich nur um Niederlagen, wie etwa im Fall der Pariser Kommune, wäre das unproblematisch. Aber es handelt sich wesentlich auch um ein Scheitern. Im Namen des großen Sprungs in die Zukunft wurde jedes nur erdenkliche Verbrechen legitimiert und verübt. Der Mord an den Kronstädter Matrosen und an den Genossen wie Sergei Kirov in der Sowjetunion oder Andreas Nin im Spanischen Bürgerkrieg, der Hungertod von Millionen angeblicher Kulaken, die Auslieferung deutscher Stalinisten durch die Sowjetunion an den Nationalsozialismus und vieles, vieles mehr wäre aufzuzählen. Aber auch die tausendfache Leugnung dieser Verbrechen durch Kommunisten und Kommunistinnen überall in der Welt. Nicht die Niederlagen, sondern dieses Gestern raubt die Hoffnung auf ein Morgen. Wie auch immer dies im Einzelnen zu analysieren wäre, mir drängt sich ein Ausgangspunkt für das Nachdenken über Utopie auf. Die Zukunft ist in der Gegenwart durch die real existierende Geschichte der großen Utopie des 19. und 20. Jahrhunderts des Kommunismus verstellt. Mir scheint, dass zunächst intuitiver und ethischer Impuls zwingend zu sein, die Fortsetzung utopischen Denkens an die Prämisse zu knüpfen. Dieses historische Scheitern darf nicht verlängert werden. Zu ignorieren oder abzutun, was Kommunistinnen im 20. Jahrhundert zu verantworten haben und sich mit der selbstverständlich berechtigten Kritik des Antikommunismus aus der Reflexion dieses Scheiterns kommunistischer Emanzipationsversuche herauszumogeln, verlängert diese Schuld in die Gegenwart hinein. Sicherlich unzureichend, aber als allergeringstes ist zu fordern, die real existierenden, gescheiterten Versuche, Utopie zu realisieren, müssen selbstreflexiv und selbstkritisch ins Zentrum utopischen Denkens eingearbeitet werden. Der Versuch, diesem vortheoretischen ethischen Impuls und politischen Impuls nachzugehen, hat mich zurück zu Grundfragen der marxistischen und kritischen Theorietradition geführt. Im Kern stehen zwei ineinander verschachtelte philosophische Problemkreise. Erstens, die materialistische und kritische Marginalisierung des Utopiebegriffs ist der erste Problemkreis. Marx zufolge muss man den Utopiebegriff vom Kopf auf die Füße stellen. Marx selbst hat ihn ja eigentlich nicht positiv verwendet. Man reitet dann vor allem ab Engels vom wissenschaftlichen Sozialismus anstatt vom utopischen, im Gegensatz dazu. Es geht für Marx und auch nicht für mich, es geht nicht um das Ausmalen einer zukünftigen Gesellschaftsform, sondern um die Bestimmung der gegenwärtigen Möglichkeit der Veränderung. Ich diskutiere zunächst diesen ersten Punkt, mache mir den Begriff der Möglichkeit zu eigen, werde aber zeigen, dass dies ein Übergang zur Ethik, zu einer Ethik des Möglichen, zu einer Ethik der Utopie zwingend werden lässt. Hieran schließt sich der zweite Problemkreis an. Für eine Ethik der Utopie ist der Humanismus ein ebenso unverzichtbarer wie unzureichender Ansatz. Bei Marx und dem Marxismus stellt sich dies sehr verzwickt dar und deswegen werde ich mich damit relativ lange auseinandersetzen, die Frage von Humanismus und Ahumanismus. Bei Marx ist das deshalb so verzwickt, bei Marx und in der ganzen Folgetradition, weil die frühen Schriften von Marx humanistisch sind, das Spätwerk, namentlich das Kapital, sind ahumanistisch. Ich meine damit, ganz grob, humanistisch sind alle die Theorien, in denen der Mensch als Grundwesen, Telos, erstes oder letztes der Geschichte der Philosophie gilt. In diesem, ganz grob definiert natürlich, in diesem Sinne sind die frühen Schriften von Marx humanistisch, die späten, namentlich das Kapital, sind gerade ahumanistisch. Ah heißt nicht anti, sondern ahumanistisch, meint genau das, was ich gerade behauptet habe, nämlich, dass der Mensch Wurzel des Menschen sei, ist keine These mehr, die der späte Marx akzeptieren würde. Das ist kein Ansatz für die Analyse des Kapitals. Da geht es um die Analyse des Kapitals, in der der Mensch eben nicht das Erste und Letzte ist. Deswegen ist die ganze Marx-Tradition dann auch sehr schwierig geworden, weil insbesondere wieder die kritischen Theorietraditionen, also nicht zuletzt die, in denen ich mich irgendwie selber zuordnen würde, die Probleme, die daraus entstanden sind, vor allem versucht haben zu lösen, indem man sich wieder auf den frühen Marx beruft. Aber das Problem eben dabei ist, der frühe Marx mit seinem humanistischen Ansatz eigentlich der Kritik des Späten verfällt. Kurz, ihr hört schon jetzt, die Sache ist verzwickt und die werde ich nachher versuchen, etwas näher auseinanderzunehmen. Der Humanismus, also habe ich behauptet, ist ein notwendiger, allerdings unzureichender Ansatz, der in die marxistisch-kritische Theorietradition meines Erachtens neu bedacht werden sollte. Und zwar ohne auf das Alte zurückzufallen, nämlich einfach den jungen Marx zu verwenden. Vielmehr schlage ich eine andere Denkrichtung vor. Mir scheint die ahumanistische Kritik der politischen Ökonomie, später Marx, viel eher mit dem humanistischen Ansatz der Kantschen Kritik der Ethik verknüpfbar zu sein. Der theoretische Kern ist die Frage nach dem Verhältnis von Humanismus und Ahumanismus. Ich werde zum einen den ahumanistischen Ansatz der marxischen Gesellschaftstheorie verteidigen, zum anderen den Begriff der Utopie schwächen und stattdessen den Begriff der Möglichkeit der Kritik der Ethik stärken. Im Ergebnis formuliere ich als Präambel einer Ethik der Utopie einen posthumanistischen Imperativ, der von Kants kritischem Humanismus und Marx kritischem Ahumanismus zehrt. Der wird lauten, diese Präambel einer Ethik: Alle von Menschen selbst geschaffenen Lebensverhältnisse, die Menschen verwehren, sich selbst wie die anderen auch als Zwecke zu behandeln, sind abzuschaffen. Ich will das vielleicht auch nochmal ganz kurz erläutern. Ich will also raus aus einer Denktradition, die versucht, die Schwierigkeiten beim späten Marx, auch insbesondere die stalinistischen Interpretationen, die verobjektivistischen Interpretationen, die man immer wieder versucht hat zu kurieren, indem man auf den jungen Marx und auf Hegel zurückgeht. Ich meine, dass das nicht tragfähig ist. Ich schlage stattdessen vor, anstatt in diese Richtung zu denken, einen anderen humanistischen Ansatz wieder in, sozusagen mit in die Betrachtung einzuziehen, nämlich den kantianischen. Damit zum ersten, objektive Möglichkeit von Utopie. Die klassischen Utopien spielen an einem Ort außerhalb der gegenwärtigen Gesellschaft, außerhalb ihrer Geschichte. Hegelianisch gesprochen sind diese Utopien unbestimmte Negationen der Gegenwart. Versteht man dies unter Utopie, so ist dieses Wort offensichtlich nicht geeignet, ein marxistischer oder kritischer Begriff zu sein. Will man den Utopiebegriff bewahren, ist dies die erste notwendige Bestimmung. Utopien sind verortet, weil sie an die inhaltlich bestimmte Kritik der gegenwärtigen Welt zu binden sind. Mit diesem Argument eröffnet Herbert Marcuse seinen im Juli 67 in Berlin gehaltenen Vortrag »Das Ende der Utopie«. Die Umgestaltung, ich zitiere Marcuse, die Umgestaltung der Welt ist eine reale Möglichkeit und der Topos ein geschichtlicher. Utopie heißt da bekanntlich gerade nirgendwo, kein Ort. Marcuse öffnet mit dem völlig richtigen Argument genau das Gegenteil. Die Umgestaltung der Welt ist eine reale Möglichkeit, ihr Topos ein geschichtlicher. Der Ort der neuen Welt ist als Möglichkeit bereits real, also als Potenzial der Gesellschaft und der Subjekte aufzuzeigen. Das Aufzeigen dieser verborgenen oder unterdrückten Potenziale ist Aufgabe materialistischer Kritik. Diese These wird weithin von marxistischen Autoren geteilt. Eine nähere Bestimmung der objektiven Möglichkeiten allerdings unterbleibt meist, da das Hauptproblem in der Bestimmung des subjektiven Faktors verortet wurde. Das designierte Subjekt der Revolution erfüllte seine objektive Bestimmung nicht. Das geht auch bei Marcuse so weiter, auch Marcuse öffnet zwar so, aber der Haupttext seines Vortrags geht dann um das Subjekt der Revolution, also mit Blick auf die APO, Befreiungsbewegung, Vietnamkrieg und so weiter. Der einzige meines Erachtens, den man rausnehmen kann systematisch aus dieser kurz angedeuteten Kritik, nämlich sich auf diese Möglichkeit gar nicht, die Bestimmung dieser Möglichkeit gar nicht näher einzulassen, ist Hans Bloch, der im Grunde sein ganzes Werk über die Frage geschrieben hat oder über den Versuch gemacht hat, sozusagen die Realität der Möglichkeit einer anderen Welt als Realität aufzuzeigen. Deswegen hetzt er einen ja im Prinzip Hoffnung auf 1500 Seiten oder sowas, von der hohen Kunst bis zur sogenannten niederen Alltagskunst, von der modernen Physik bis zur klassischen Musik und so weiter, um in diesen ganzen real vorhandenen Dingen aufzuzeigen, worin die einen Überschuss haben, worin die einen Vorschein einer besseren zukünftigen Welt sind, in kulturellen Produkten wie Beethovens 9. oder eben in der Atomphysik. Bloch ist der Einzige, der versucht hat, diese Kernaussage, die weithin geteilt wird, die Möglichkeit einer anderen Welt ist als Potentialität dieser jetzigen Welt etwas Reales, etwas, was da ist und damit auch empirisch aufzeigbar ist. Bloch hat das getan, allerdings muss man neben Bloch auch Günter Anders stellen und damit nähert man sich sofort wieder dem Problem, weil Günter Anders, zwar nicht in der marxistischen Theorietradition, aber das muss man ja auch nicht, neben seinen Freund Bloch gestellt hat, gerade die Gegenthese, nämlich die Gegenthese, dass die Möglichkeiten zwar historisch bestanden haben, aber die Geschichte weitergegangen ist und diese Möglichkeiten sozusagen überholte sind. Für Günter Anders wird das, was bei Bloch noch nicht etwas ist, was noch werden solle, ersetzt Günter Anders durch ein Nicht-Mehr, wirklich. Also er dreht das um, konkret am Beispiel der Atombombe. Günter Anders sagt, die Möglichkeit der Utopie ist durch die Existenz der Atombombe erledigt. Weil die Wissenschaft überschattet jetzt durch die Möglichkeit der Vernichtung. Daran wird deutlich, dass das Aufzeigen von Möglichkeiten noch längst nicht heißt, dass die Möglichkeiten gut sind. Bloch verteidigt die Atomphysik als sozusagen die Physik des Kommunismus, inklusive der AKWs. Günter Anders, ne, kritisiert an der Atomphysik die Möglichkeit der Vernichtung der Menschheit. Zweitens, ist Utopie subjektiv möglich? Während Marcuse die objektive Möglichkeit des Sozialismus ohne weiteres für gegeben hält, bereitet ihm die Frage, ob auch die subjektiven Bedingungen bereit seien, weit mehr Kopfzerbrechen. Denn, ich zitiere, die Individuen reproduzieren in ihren eigenen Bedürfnissen die repressive Gesellschaft. Selbst durch die Revolution hindurch, und es ist genau diese Kontinuität der repressiven Bedürfnisse, die den Sprung verhindert hat, so Marcuse. Damit erhält der subjektive Faktor in dieser Strömung des Marxismus eine fundamentale Aufwertung im Vergleich sowohl zum späten Marx als auch zum Mainstream des auch humanistischen Marxismus. Allerdings handelt es sich um einen Teufelskreis. Wie sollten Subjekte möglich sein, die die repressive Gesellschaft grundlegend überwinden wollen, wenn selbst noch die Revolution, gemeint ist bei Marcuse die russische, diesen Teufelskreis nicht sprengen konnte, vielmehr die Revolution gerade an den repressiven Bedürfnissen auch scheiterte. Marcuse versucht, diese neue Anthropologie, wie er das nennt, die Notwendigkeit der Entwicklung qualitativ neuer menschlicher Bedürfnisse mit einem hegelianisch daherkommenden, weniger Hegel als dem jungen Marx entsprechenden Schachzug herzuleiten. Zitiere, die neuen Bedürfnisse, also nicht mehr repressiven, die neuen Bedürfnisse, die nun wirklich die bestimmte Negation der bestehenden Bedürfnisse sind, lassen sich summieren als die Negation der das heutige Herrschaftssystem tragenden Bedürfnisse. Diese These allerdings ist schon allein logisch nicht akzeptabel. Denn der Satz, den ich gerade vorgetragen habe, kann ich auch gerne nochmal lesen. Die neuen Bedürfnisse sind die bestimmte Negation der bestehenden Bedürfnisse und die bestehenden Bedürfnisse sind die herrschenden Bedürfnisse, sagt Marcuse. Der Satz ist einfach tautologisch. Die Negation der bestehenden Bedürfnisse ist gleich herrschenden Bedürfnisse, ist das Gegenteil von herrschenden Bedürfnissen. Weiß ich immer noch nicht, was die neuen Bedürfnisse sind und woher sie kommen. Das ist einfach so ein schlecht hegelianischer Schachzug, der sich als bestimmte Negation tarnt, wobei das bestimmt eben in Wirklichkeit gar nicht ausgeführt wird, sondern einfach durch ein Wortspiel oder durch einen Wortdreher sozusagen erreicht wird. Das ist eine tautologische Aussage. Und kürze das ab, die ganze kritische Theorie, also namentlich eindimensionaler Mensch Marcuse, namentlich autoritärer Charakter, Adorno und andere, sind natürlich Subjekttheorien, aber Subjekttheorien, die sich hauptsächlich damit beschäftigen, wie denn diese repressive Einpassung der Bedürfnisse der Menschen in die herrschenden Verhältnisse aussieht und wie die gelingt. Das beschäftigt sich mit dieser Seite, aber nicht mit der Frage, worin denn dann die subjektiven Möglichkeiten, das zu überwinden, bestehen. Man kann deshalb für die kritische Theorie insgesamt bilanzieren. Sie ist die Ausprägung des Marxismus, die sich am stärksten den Subjekten theoretisch zuwendet, hat aber keine Theorie der Subjekte, die der Marxischen Theorie der Gesellschaft vergleichbar wäre, vorgelegt. In der Diskussion über Marcuses Vortrag fordert Rudi Dutschke, man müsse, ich zitiere ihn, den subjektiven Faktor als einen völlig neuen Faktor in der geschichtlichen Periode, in der wir stehen, begreifen und ihn nicht mehr als Voluntarismus denunzieren. Das hat Habermas da Apo vorgeworfen. Marcuse führt diesen Gedanken fort. Gerade weil die objektiven Möglichkeiten gegeben seien, käme es darauf an, ich zitiere wieder wörtlich, das Bewusstsein dieser realisierbaren Möglichkeiten zu befreien. Das Bewusstsein der Möglichkeiten zu befreien, sagt Marcuse im Anschluss an Dutschke. Dasselbe liest man bei Adorno, der vom, ich zitiere, abgesperrten Bewusstsein der Möglichkeit sprach. Abgesperrten Bewusstsein. Marcuse nochmal. Ich halte deshalb die Entwicklung des Bewusstseins, wenn Sie so wollen, diese idealistische Abweichung heute in der Tat für eine der Hauptaufgaben des Materialismus, des revolutionären Materialismus. Also das subjektive Bewusstsein dessen, was gesellschaftlich eigentlich möglich wäre, ist sozusagen das Missing Link, wenn man so will, in dieser Argumentation von Marcuse, Dutschke und auf eine gewisse Weise auch Adorno. Damit wird kritische Theorie tatsächlich, das heißt begründet aus dem Begriff objektiver Möglichkeiten, auf ein idealistisches Projekt verwiesen, Bildung von Bewusstsein. Da es sich aber nicht bloß um ein Bewusstsein objektiver Möglichkeiten, sondern um die Unterscheidungsfähigkeit, welche dieser Möglichkeiten die besseren wären, geht, schließt die Arbeit am Bewusstsein, die Arbeit an der ethischen Urteilsfähigkeit ein. Sozialismus ist möglich, Faschismus ist möglich, die Atombombe ist möglich und so weiter. Eben dies, die Arbeit an der ethischen Urteilsfähigkeit, eben dies hat meines Erachtens die Linke in Theorie und Praxis vernachlässigt. Ethische Urteilsfähigkeit ist nötig, um das Gute im Möglichen erkennen und reflektiert wollen zu können. Drittens, kritischer und ethischer Begriff der Möglichkeit. Der Begriff der Möglichkeit kann, so würde ich schlussfolgern, durch drei Momente bestimmt werden. Erstens definiert bestimmte Negation einen Möglichkeitsraum der Realität. Das habe ich zumindest angedeutet. Wenn es denn eine bestimmte ist, dann Marcuse habe ich ja gesagt, die Bestimmung fehlt. Aber das ist das Problem. Erstens definiert bestimmte Negation dessen, was ist, also die begründete Negation, warum der Kapitalismus diese und jene Probleme unvermeidlich produziert und immer weiter produzieren wird, das meint bestimmte Negation, definiert bestimmte Negation einen Möglichkeitsraum der Realität, das reicht aber nicht. Zweitens ist dieser Möglichkeitsraum empirisch als eine Dimension der Realität mit den empirischen Analysen zugänglich. Das wird von vielen, auch heutigen Marx-Exegeten, ich meine es gar nicht so abwertend, wie es jetzt klingt, also Marx-Interpreten, finde ich häufig übersehen, man konzentriert sich ohne Ende aufs Wertgesetz, als würde das Buch da enden und übersieht diese 100 Seiten langen Kapitel über die Entwicklung der Arbeit, über die Entwicklung der Manufaktur, über die Entwicklung des Finanzkapitals, über die Entwicklung des Normalarbeitstags und. Lange historische, empirische Auseinandersetzung von Marx im Kapital. Das macht der Marx aus gutem Grund, sonst hätte es nämlich im Wertgesetz einfach gut sein lassen können, nach Kapitel 3 einfach aufhören. Das Ganze geht aber weiter und zwar aus gutem Grund. Das liegt genau daran, wenn bestimmte Negation meint, dass es die Negation des Vorfindlichen ist, dann muss sich das in seiner historischen Gewordenheit zeigen lassen. Als Rekonstruktion der Geschichte oder so. Und deswegen rekonstruiert Marx die Entwicklung vom Handwerk über die Manufaktur zur großen Industrie. Oder die Entwicklung von der absoluten Ausbeutungsform der unendlichen Arbeitszeit bis zur Einführung des Normalarbeitstages und der Fabrikgesetzgebung. Also, erstes Moment bestimmte Negation, zweites Moment, daraus ergibt sich ein Zwang zur empirischen Analyse, die Möglichkeit und der Zwang zur empirischen Analyse. Denn Negation, soll sie bestimmt sein, bedarf materialistisch der empirischen Analyse der gesellschaftlich-historischen Geworgenheit der Realität. Drittes Moment, drittens, bedarf der Begriff der Möglichkeit als Grundbestimmung von Utopie der Unterscheidung zwischen gewünschten und abgelehnten Entwicklungsmöglichkeiten, bedarf also der ethischen Begründung. Das ist ganz offensichtlich, nicht alles, was möglich ist, ist wünschenswert. Das ist eigentlich ganz offensichtlich. Da bestimmte Negation, philosophisch ist es etwas komplizierter, da bestimmte Negation gerade nicht normative Position ist, jetzt kommt die Konklusion, die wichtig für mich ist, ersetzt Kritik nicht Ethik. Wenn Kritik an einer bestimmten Negation hängt, aber bestimmte Negation nie, das ist einfach philosophisch unzulässig, bestimmte Negation aber gerade nicht normative Position sein kann, muss ich diese normative Frage, nämlich was von den Möglichkeiten, die sich mir abzeichnen, halte ich denn für eine gute Möglichkeit, ist sozusagen eine zusätzliche Frage, die nicht schon erledigt wäre. Das wäre eine Frage nach der Ethik. Also, materialistische Ethik beruht auf Kritik, auf der ausgewiesenen Möglichkeit, dass es anders sein könnte, als es ist. Aber erschöpft sich eben nicht darin. Damit platziere ich den Begriff der Ethik neben dem der Kritik. Ich ordne nicht das eine dem anderen unter. Vielmehr handelt es sich, um Adorno zu verwenden, um eine Konstellation von Begriffen, die sich nicht in eine klare Ordnung und Hierarchie bringen lässt. Und diese Konstellation von Begriffen will ich jetzt weiter im Einzelnen entwickeln. Ich hacke darauf so ein bisschen rum, weil es einfach unorthodox ein bisschen ist und deshalb rechne ich jetzt nicht mit einer automatischen Evidenz, so nach der Mutter Adorno hat es ja gesagt, dann wird es schon stimmen oder so. Das zielt alles jetzt sehr darauf ab, dass ich bereite ein Argument vor, das relativ wenig, glaube ich, strapaziert wird bislang, nämlich tatsächlich Marx mit Kant zu verbünden. Also raus aus der hegelianischen Tradition in diesem Bereich ein ganzes Stück weit zu gehen. Und das bereite ich gerade argumentativ vor, indem ich die Begriffe etwas anders sortiere. Dazu komme ich noch näher. Ich will zwei Argumente wenigstens nennen, warum ich das so anlege, dass ich die beiden Begriffe trenne. Man kann das anders machen, das ist überhaupt keine Frage. Man kann Kritik so konstruieren, dass Ethik sozusagen ein Moment vom Kritikbegriff wird. Das geht. Bei Habermas zum Beispiel. Bei Foucault zum Beispiel. Ich trenne die beiden Begriffe, das hat mit Kant nachher noch zu tun, und zwar zunächst mal aus einem recht trivialen Grund, dass mir darauf wesentlich ankommt mit meinem Text, die Frage nach der Ethik wieder stark zu machen, schien es mir nicht gerade klug, sozusagen das Problem, um das es mir geht, das ethische Problem, nämlich sozusagen in dem allgemein geachteten Begriff der Kritik unterzujubeln und so dann durchzuführen, weil Kritik ist irgendwie per se gut und dann schwimmt das da so irgendwie mit, das ist nicht scharf. Darauf kommt es mir gerade an. Das zweite, und das ist natürlich das viel wichtigere Argument, das inhaltliche Argument, mit der Unterscheidung von Kritik und Ethik positioniere ich mich in einer wirklich langen Philosophiegeschichte in einer bestimmten Tradition, eben der kantianischen und dezidiert damit antihegelianischen. Denn die vorgeschlagene Differenzierung von Kritik und Ethik ist eben an Kant zustimmend, an Hegel ablehnend orientiert. Kant differenziert streng zwischen Fragen der Wahrheit und Fragen der normativen Richtigkeit, Kritik der theoretischen Vernunft, das eine Hauptwerk, Kritik der praktischen Vernunft, das heißt Ethik, das andere Hauptwerk. Deswegen hat Kant zwei geschrieben, weil er die systematisch trennt. Während Hegel ausdrücklich gegen Kant und ausdrückliche Argumentation gegen Kants Unterscheidung von theoretischer und praktischer Vernunft einen totalen Vernunftbegriff entfaltet. Bei Hegel ist der Vernunftbegriff letztlich immer absolut, total, allumfassend. Für Kant gerade nicht. Für Kant ist Vernunft nicht nur differenziert in unterschiedliche Vernünfte, theoretische und praktische. Grundlegender doch ist, dass alle Vernunft für Kant konstitutiv begrenzt ist. Und genau diese Begrenztheit aller Vernunft drückt Kant mit dem Begriff der Kritik aus. Kritisch ist die kantische Philosophie darin, dass sie explizit die Grenzen des Erkennbaren zu reflektieren trachtet. Kritik der theoretischen Vernunft bei Kant meint, was sind die Bedingungen der Möglichkeit, überhaupt theoretisch erkennen zu können? Und die Antwort bei Kant ist unter anderem, da das, was ich theoretisch erkennen kann, Bedingungen hat, kann ich nur das erkennen, was diesen Bedingungen unterliegt. Aber es unterliegt nicht alles diesen Bedingungen, also kann ich nicht alles theoretisch erkennen. Bei Hegel ist das ganz anders. Bei Hegel ist es absolut. Es gibt kein letztlich außerhalb der Vernunft. Dieser kritische, selbstreflexive, kantische, begrenzte Begriff von Vernunft scheint mir mit einer kritischen Theorietradition besser vereinbar zu sein als der totalisierende Begriff Hegels. Denn die hegelische Philosophie ist notwendig auf diese Totalität aus und hat gerade deshalb keinen Platz für die Offenheit und Möglichkeit einer Zukunft, also einer Utopie, die nicht bereits in der Gegenwart beschlossen liegt. Um Adorno fast wörtlich zu zitieren, ganz wörtlich weiß ich nicht, ob es stimmt, Adorno schreibt deshalb zu Recht zu Hegel, Hegel habe den Begriff der Möglichkeit sehr schlampig behandelt. Der Begriff spielt bei Hegel keine systematische Rolle, und zwar genau aus dem Grund. Wenn alles im Prinzip in der Vernunft beschlossen ist, brauche ich diesen Begriff der Möglichkeit, des Utopischen, des Vorscheins, nicht mehr in einer systematischen Weise, wie der an anderer Stelle eben eingeführt wird. Damit zum vierten, zum frühen und zum späten Marx. Die frühen Schriften von Marx bis zur deutschen Ideologie sind humanistisch, die späten nicht. Mit Humanismus bezeichne ich die Theorien respektive Ethiken, die den Menschen als Grundwesen und oder Telos der Welt konzipieren. Humanistische Theorien sind Theorien vom Vorrang des Menschen. Die frühen Schriften von Marx sind ein Zyklus von Kritiken an der Philosophie Hegels, der Junghegelianer und Feuerbachs, gegen die Marx einen radikalen Humanismus zur Geltung bringen will. 1844 zum Beispiel definiert Marx den Kommunismus als, Zitat, Reintegration oder Rückkehr des Menschen in sich. Das ist eine ganz typische Kreisvorstellung. Ne? Am Anfang war das so, dann wird es entfremdet und am Ende ist es wieder, gehört es in sich zurück. Oder, ein Jahr später, Marx, radikal sein ist die Sache an der Wurzel fassen. Die Wurzel für den Menschen aber ist der Mensch selbst. Solche oft sehr schönen, gebe ich zu, und blumigen Formulierungen sind allgemein bekannt, nicht zuletzt, weil gerade diese Formulierungen immer wieder zitiert werden, um gegen einen erstarrten, dogmatischen, objektivistischen Marxismus Einspruch zu erheben. Was aber ist daran theoretisch nicht mehr begründet? Was ist mit anderen Worten unwahr an einem marxistischen Humanismus? Ich will zwei Argumente ausführen. Erstens, Kritik des Humanismus, jetzt Kant, Kritik heißt Aufzeigen der Bedingungen der Möglichkeit von etwas, in meinem Fall Humanismus. Das meint Kritik. Kritik des Humanismus bedeutet zu klären, welche wesentlichen Bedingungen hat das Menschsein? Ist es tatsächlich sein eigener Grund? Ist es tatsächlich das, aus was es kommt und in was es zurückkehren wird? Nein, natürlich nicht. Die Bedingungen des Menschseins, wenn man empirisch denkt, die Bedingungen des Menschseins sind zum einen die naturgeschichtliche Evolution der Lebewesen, am Anfang steht nicht der Mensch, zum anderen die Gesellschaft, die koevolutiv als Lebensform von Menschen entstand. Deshalb ist einerseits die Wurzel des Menschen nicht der Mensch, sondern die Natur. Andererseits gibt es den Menschen nur, insofern er mit Menschen in Gesellschaft lebt. Das wiederum hat zwei fundamentale Konsequenzen. Die Rede von dem Menschen im Singular ist eine falsche Abstraktion. Denn es gibt nur immer die Menschen im Plural. Und es gibt immer nur die Menschen in der Gesellschaft. Und überdies, diese Gesellschaft ist nicht statisch, sondern ihrerseits historisch. Eben deshalb ist der Mensch oder das Gattungssubjekt Mensch kein kritischer Grundbegriff, weil es diese beiden fundamentalen Dinge übergeht. Die Pluralität der Menschen und ihre Historizität und ihre Sozialität. Denn dieser Begriff der Mensch übergeht eben die fundamentalen Bedingungen menschlicher Existenz, ist deshalb nicht kritisch, weil er die Bedingungen nicht aufweist. Die Natur als Voraussetzung, die historische Sozialität als Lebensweise. Deshalb kann eine kritische Theorie nicht zureichend als humanistische Theorie angelegt werden. Das kann nicht gehen. Vielmehr sieht sich die Kritik in der Bestimmtheit der Bedingungen menschlichen Lebens, also Natur und Gesellschaft, an einen ahumanistischen, wenn man so will, materialistischen Ansatz der Theorie menschlicher Existenz verwiesen. Das ist mein erstes Argument. Mein zweites. Ich deute es vorher an, das ist viel zu kurz geraten, da wäre jetzt so der Anschluss an die, was man so plakativ poststrukturalistischen Marx-Lektüren nennt. Da wäre das zweite Argument, würde mich da weiter hinführen. Das deute ich aber nur kurz an. Also das zweite. Es geht keineswegs nur um die inhaltliche Bestimmung der Bedingungen. Das habe ich gerade gemacht. Es geht vielmehr zugleich um ein Problem der Logik von Theorie. Nämlich, ist von einem, ganz egal wie bestimmten, ist von einem absoluten ersten, respektive letzten, einem Wesen, einer Substanz, einem Subjekt auszugehen? Der junge Marx, und genau darin bleibt der Hegelianer, beantwortet diese Frage mit Ja. Zitiere, die Kritik der Religion endet mit der Lehre, dass der Mensch das höchste Wesen für den Menschen sei und eben nicht Gott. Dazu könnte man kommentieren, dieser radikale Humanismus zielt auf die Einnahme des Ortes des toten Gottes durch den Menschen ohne Gott. Und genau deshalb ist solche Kritik der Religion nicht radikal, denn sie lässt den Ort Gottes bestehen, besetzt bloß die Rolle neu. Wenn ich Mensch an Gottes Stelle stelle, ist das noch keine radikale Religionskritik. Ich tausche nur das Subjekt aus. Und genau das merkt der junge Marx im Zuge der weiteren Schriften, denn in den 11 Thesen über Feuerbach und in der deutschen Ideologie verlassen Marx und Engels sukzessive den Boden des Humanismus und erziehen diese frühen eigenen Schriften implizit der Kritik. Begriffe wie der Mensch, das Subjekt, das Gattungswesen und so weiter, man muss nur mal am Anfang der deutschen Ideologie die ersten 50 Seiten lesen, da geht das rauf und runter, wo das auseinandergepflückt wird, wo immer wieder darauf Wert gelegt wird, den Menschen falsch, das Subjekt falsch, das Gattungswesen falsch. Ne? Ein Jahr vorher haben sie noch fleißigst geschrieben. Genauso, man muss ja einfach nur Texte nebeneinander legen. Also, in diesen Schriften ab den Thesen über Feuerbach werden diese Begriffe der Mensch, das Subjekt, das Gattungswesen und so weiter, eins nach dem anderen zurückgewiesen. Und das ist zwingend nötig, um eine neue, kohärente Perspektive sozusagen jenseits des Humanismus für Theorie formulieren zu können. Der Gattungsbegriff der Mensch wird in den Plural die Menschen aufgelöst. Ihre Bestimmtheit als Gattung liegt nicht in einem Wesen oder Abstraktum, sondern darin, eine Geschichte zu haben, indem sie sich praktisch auf die Natur, aufeinander und auf sich selbst beziehen. Eben deshalb sind sie kein erstes, sondern Produkt ihrer Geschichte und kein letztes, solange sie Geschichte machen. Kurz und in den Worten der 10. Feuerbach-These, dort schreibt Marx, der Standpunkt des neuen Materialismus ist die menschliche Gesellschaft oder die gesellschaftliche Menschheit und eben nicht mehr das Gattungssubjekt. Während sich Marx und Engels in der deutschen Ideologie ganz diesem neuen Grundtheorem verschreiben, wird dieser neue Ansatz einer kritischen und materialistischen Theorie in der Kritik der politischen Ökonomie, also im Spätwerk, vereinseitigt. Im Kapital spielen die Menschen als konkrete, handelnde Personen eine nachgeordnete Rolle. Natürlich sind sie auch in der Analyse des Kapitals konstitutiv. Ohne sie würde nicht gearbeitet und getauscht, akkumuliert und konsumiert werden. Deshalb stellt Marx immer wieder im späten Werk fest, ich zitiere, meine analytische Methode geht nicht von dem Menschen, sondern der ökonomisch gegebenen Gesellschaftsperiode aus. Zitat Ende. Dieser Vorrang, den Marx im Spätwerk den gesellschaftlichen Verhältnissen einräumt, dem Kapital namentlich, vor den Menschen einräumt, ist allerdings von Marx nach meiner Lesart nur begrenzt, insbesondere methodologisch begründet. Ein Vorrang der Gesellschaft schlechthin vor den Menschen wäre angesichts des Konstitutionszusammenhangs von handelnden Menschen und vergesellschaftenden Verhältnissen nicht zu begründen. Marx' Kritik an seinen eigenen Frühschriften mündet in die These eines empirischen wie logischen Konstitutionszusammenhangs von Menschen und Gesellschaft durch die Geschichte hindurch. Menschen machen die Verhältnisse und mit den Verhältnissen sich selbst. Dieses Theorem verpflichtet kritische und materialistische Theorie auf zwei Referenten, die nicht ineinander aufgelöst werden können, die Menschen und die Gesellschaft, und einen dritten Referenten als Voraussetzung derselben. Allerdings hat Marx eine umfassende Theorie der Subjekte in diesem Konstitutionszusammenhang, die der Analyse und Kritik des Kapitals gemäß wäre, selbst nicht vorgelegt. Mit anderen Worten, bei Marx würde ich sagen, fehlt die Theorie der Subjekte. Nicht, sie ist nicht unmöglich, sie ist von ihm nicht verworfen oder dergleichen, aber er hat sie eben nicht geschrieben. Man kann eben auch nicht alles. Und genau das sozusagen macht dann die Leerstelle im Spätwerk aus, die eine gewisse logische Versuchung nahelegt, dass diese humanistischen Probleme und ethischen Probleme jetzt mit Zitaten aus dem Frühwerk sozusagen aufzupoppen. Das machen dann die jugoslawischen Praxisphilosophen zum Beispiel sehr gerne und viele, viele andere auch, die so gegen diese Orthodoxie zu Felde gezogen sind. Ich will den fünften Punkt nur ganz kurz mündlich zusammenfassen, auch um Zeit zu sparen, aber auch weil er so weit nicht trägt. Er ist mir politisch wichtig, aber er ist für den Argumentationsgang nicht wirklich fundamental wichtig. Althusser als Antihumanismus. Althusser deshalb, weil Althusser nach meinem Verständnis einer der bedeutendsten marxistischen Theoretiker des 20. Jahrhunderts ist, von dem ich jedenfalls extrem viel gelernt habe. Vieles halte ich für nach wie vor richtig, was Althusser geschrieben hat. Gleichzeitig hat er in einer bestimmten Phase seines Lebens als KPF-Ideologe einen in den 50er, 60er Jahren einen krassen Stalinismus vertreten, eine krasse Verteidigung der Sowjetunion in Frankreich der 50er, 60er Jahre, wo man also in aller Gelassenheit auch hätte anderes vertreten dürfen. Und einer dieser skandalösen politischen und philosophischen Texte von Althusser geht eben gerade um die Frage des Humanismus. Was Althusser dort macht, ist den Humanismus erst bashen und dann sagen, die Sowjetunion ist gerade dabei, ich zitiere ungefähr wörtlich, die Sowjetunion ist gerade dabei, vom Sozialismus zum Kommunismus überzugehen, so schreibt er 1963, und im Zuge dieses Übergangs wird die Sowjetunion den Humanismus auch noch realisieren. Und dann sagt Althusser, was er dann unter dem, wie er es nennt, sozialistischen Humanismus versteht, und dann heißt es, der sozialistische Humanismus wird den alten Menschen, ihr erinnert euch, Klammer auf, repressive Bedürfnisse, Marcuse, diese ganzen Geschichten, alter Mensch, ne? Im Zuge dieses Übergangs zum Kommunismus der Sowjetunion wird der alte Mensch an die neuen gesellschaftlichen Verhältnisse angepasst. Und raus kommt der neue Mensch. Das ist, auch wenn man das im Einzelnen jetzt liest, ich lese doch mal ein Zitat vor. Das heißt, das Bewusstsein der Menschen, ihre Haltung und ihr Betragen wird auf die Ebene ihrer Aufgaben und ihrer Existenzbedingungen gebracht. Das ist ganz klar eine Herrschaftsansage. Ihr werdet eingepasst. Das heißt das. Das heißt, Althusser dreht den Humanismus dann genau darin um, dass die Menschen den herrschenden Verhältnissen, in dem Fall der Sowjetunion, angepasst werden und schafft so dann das philosophische Zauberstück, den Humanismus sozusagen genau in sein Gegenteil zu verkehren, nämlich als Begründung der Unterwerfung der Menschen. Unterherrschaftsverhältnisse zu begründen. Ich würde aus der Althusser Kritik, die ich nur andeute, schlussfolgern in politischer Hinsicht, der, wie Althusser das auch wörtlich nennt, der taktische Umgang mit dem Humanismus, ist Indiz eines Herrschaftsanspruches, im Falle Althussers des Herrschaftsanspruchs der Kommunistischen Partei. Meines Erachtens wäre stattdessen ein ganz anderes Erbe des Humanismus anzutreten, natürlich. Althusser verdreht den Sinn des Humanismus. Theoretisch würde ich festhalten, die Theorie des späten Marx ist eben nicht, wie Althusser deshalb auch behaupten muss, einem antihumanistischen, aber einem ahumanistischen Ansatz verpflichtet. Der späte Marx ist keineswegs antihumanistisch. Die Differenz zwischen anti- und ahumanistisch ist, bei Marx fehlt die Theorie der Subjekte, sie ist aber nicht verzichtbar und nicht ausgeschlossen. Sechstens, Posthumanismus. Der Humanismus genügt ethisch und politisch nicht. Er ist nur eine Conditio sine qua non, eine unverzichtbare Bedingung der Ethik von Emanzipation, der Ethik von Utopie. Eine humanistische Ethik ist gleich in doppelter Weise der ahumanistisch zu verstehenden Gesellschaft konfrontiert. Ich akzeptiere also im Kern den späten Marx mit dem ahumanistischen Ansatz der Gesellschaftstheorie. Allerdings lässt sich diese Konfrontation von Humanismus und Ahumanismus sozusagen jetzt nicht wieder mit so einem hegelianischen Schachzug, so dialektischer Widerspruch, bisschen Synthese, Aufhebung oder so, besänftigen. Meines Erachtens lässt es sich nicht besänftigen. Die doppelte Konfrontation dieses humanistischen Ausgangspunktes mit der ahumanistischen Theorie bedeutet zunächst schlicht, diese empirischen Subjekte sind bloß als vergesellschaftete historische. Umgekehrt, das ahumanistische Verständnis der Gesellschaft heißt gerade nicht, die Gesellschaft als eine Maschine, die Menschen bloß als Rädchen zu verstehen. Vielmehr benötigen die gesellschaftlichen Prozesse auch im Kapitalismus ihren Durchgang durch die Subjekte. Ich zitiere Marx aus dem Kapital: Das Kapitalisten tun und lassen ist nur Funktion des in ihm mit Willen und Bewusstsein begabten Kapitals. Die ahumanistische Theorie des Kapitals verweist auf eine Theorie der Subjekte, die deren Anpassung, Marcuse, rekonstruiert, aber sich nicht darin erschöpfen kann. Wille und Bewusstsein, so das Marx-Zitat, sind Qualitäten der Subjekte, selbstverständlich historisch gemachte Qualitäten, die aber weder der Gesellschaft, die Gesellschaft hat kein Bewusstsein, noch der Natur zukommt. Kurz, ich halte für eine materialistische und kritische Theorie für begründet, von einer doppelten Referenz eben den Subjekten und der Gesellschaft in einem Konstitutionszusammenhang auszugehen. Diese doppelte Referenz stellt das Erbe des Humanismus und Ahumanismus nebeneinander, sie sind deshalb neu aufeinander zu beziehen. Die zweite Konfrontation liegt in der Verfasstheit der kapitalistischen Gesellschaft selbst. Die ahumanistische Theorie des Kapital birgt doch ein antihumanistisches Moment. Allerdings, das ist die Pointe, gerade nicht als Voraussetzung der kritischen Theorie, sondern als Ergebnis der Analyse des Kapitals. Der Ahumanismus ist Ergebnis der Analyse und nicht theoretische Voraussetzung. Denn die Kritik der politischen Ökonomie zeigt den Vorrang der Gesellschaft vor den Subjekten, deren Handeln weithin vorgestanzt und deren Folgen vorgegeben sind. Die Subjekte als Kapitalisten wie als Arbeiter sind, zitiere Marx im Kapital, Wirkungen des gesellschaftlichen Mechanismus, der rücksichtslos die Menschheit zur Produktion und der Produktion willen anstellt. Zitat Ende. Der Vorrang der Gesellschaft vor den Subjekten drückt sich gerade darin aus, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse zugleich die Verhältnisse der Subjekte sind und nicht sind. Sie sind es, weil es keine anderen Subjekte gibt, sie sind es nicht, weil die Warenproduktion die gesellschaftlichen Verhältnisse der Personen als Verhältnisse der Sachen, der Waren organisiert. Dieses antihumanistische Ergebnis ahumanistischer Theorie, also die Kritik des Kapitals, hat offensichtlich eine ethische und politische Bedeutung. Im strikten Gegensatz zu Althusser ist dieser Antihumanismus nicht notwendiger Ansatz der kritischen Theorie, sondern Ergebnis der Kritik, die die bürgerliche Gesellschaft als antihumane kenntlich macht. Die politische und ethische Konsequenz dieser Kritik liegt auf der Hand. Marx zieht sie umstandslos, zum Beispiel an der gerade aus dem Kapital Band 1 zitierten Stelle. Dort heißt es, wie auch immer eine Marx höhere Gesellschaftsform aussehen mag, das ist eine Frage der Utopistik, interessiert Marx nicht, aber er sagt, das Grundprinzip, ich zitiere wörtlich, das Grundprinzip der höheren Gesellschaftsform wäre die volle und freie Entwicklung jedes Individuums, wörtlich Marx Kapital. Die volle und freie Entwicklung, da hört man es wieder, jedes Individuums, nicht die volle Entwicklung, Entfaltung des Gattungssubjekts. Das ist ganz anderes. Das ist dieser Plural, die Menschen als innere Einzelheit, ihrer jeweiligen Besonderheit, eben nicht aufgelöst in dem falschen Abstraktum, Gattungssubjekt oder der Mensch, sondern die volle und freie Entwicklung jedes Individuums. Das ist das Ziel des Ganzen. Das aber heißt, solange wir in der gegenwärtigen Gesellschaftsform leben, ist Antihumanismus eine in und durch die gesellschaftlichen Verhältnisse erzwungene Konstitution der Subjekte. Wir sind nicht, was eine humanistische Theorie der Subjekte vorgibt, Subjekte unseres Lebens oder Schmied unseres Glücks. gebrauche als Begriff für diesen doppelten Zusammenhang die Bezeichnung Posthumanismus. Ich glaube zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich das freiwillig was mit Post versehe. Habe es aber nochmal nachgeguckt, meint es strikt im Sinne des Lyotard-Textes, wo das Post eingeführt wird, vor 30 Jahren. Das ist im Deutschen einfach misslich, weil Post im Deutschen natürlich immer klingt wie ein zeitlicher Abfolger, ein Danach. Ne? Post ist das Danach. Das ist aber gerade falsch. Damit hat Post überhaupt nichts zu tun. Post meint zugleich. Das ist Lyotard. Post meint zugleich von etwas mit etwas. Und gerade nicht, das eine sei nach dem anderen. Also, Posthumanismus meint das zugleich von Humanismus und Ahumanismus. Daran, wo ich die ganze Zeit ja in unterschiedliche Richtungen gedanklich hoffentlich hetze, also unterschiedliche, sagen wir mal, Zusammenhänge von Humanismus und Ahumanismus aufzuzeigen. Posthumanismus meint nicht, das eine sei das danach des anderen oder gar das Bessere des anderen oder sowas, sondern meint, dass etwas, was scheinbar einen Gegensatz hat oder ein Widerspruch sei, dass das als zugleich zu denken sei. Posthumanismus soll also die bisher erörterte Gemengelage von begründetem Ahumanismus und Humanismus bezeichnen. Diese Gemengelage lässt sich nach meinem Verständnis eben nicht sauber sortieren, dialektisch befrieden oder dergleichen mehr. Um es zu versuchen, auf den Punkt zu kriegen, Posthumanismus. Der Posthumanismus ist Post und zugleich von Humanismus und Ahumanismus. Das heißt, er ist Post, weil er selbst für die Utopie eines verwirklichten Humanismus nicht das schlechthin souveräne Subjekt, sondern nur vergesellschaftete Menschen in Aussicht stellt. Diesem Ansatz, den ich hier zu begründen versuche, wird es nie ein souveränes Subjekt geben. Es wird immer nur vergesellschaftete Menschen geben, auch in jeder denkbaren Utopie. Er ist Post, weil er Subjekte und Gesellschaft nicht mit der falschen Frage, nämlich der falschen, auf Letztbegründung ziehenden Frage konfrontiert, wer den Vorrang habe, der eine vor dem anderen. Auch diese Frage erledigt sich meines Erachtens. Es sei zugleich ein Konstitutionsverhältnis. Er ist Post, weil dem Humanismus kritischer Theorie die gottgleiche Stellung der humanen Subjekte auch noch beim jungen Marx auszutreiben ist. Kritisch kann ein Humanismus nur noch sein, der das Subjekt für tot erklärt. Erst durch den Tod des Subjekts wird der Humanismus zu einer denk- und wünschbaren Utopie einer menschlichen Gesellschaft der tatsächlich existierenden Subjekte, eben der Menschen. Damit komme ich siebtens zum posthumanistischen Imperativ. Posthumanismus, so schlussfolgere ich, also auch eine Bezeichnung für den in der Gegenwart gründenden Vorschein von Utopie. Und zwar deshalb, weil das sozusagen das zugleich, wenn das möglich werden würde, wäre das für mich eben ein Stück von Utopie oder zumindest Vorschein von Utopie, wenn das zugleich vom Humanismus und Ahumanismus möglich werden würde durch gesellschaftliche Organisation. Ich entwickle diesen ethischen Sinn, den utopischen Sinn, noch ein Stück weiter und lasse alle anderen Fragen beiseite. Denn ich glaube, dass sich die bisherigen Überlegungen zu einer Reformulierung des kategorischen Imperativs von Kant und des kategorischen Imperativs des jungen Marx verdichten lassen. Ein Imperativ, der meines Erachtens als Bestimmung von Utopie dienen kann, ohne sich in eine Utopistik in Ausmalen zu versuchen. Also kategorischer Imperativ Kant. In einer Variante, da gibt es ein paar, bei Kant heißt es, zitiere, handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst. Nochmal, handle so, Kants kategorischer Imperativ, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als auch in der Person des anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst. Das ist der kategorische Imperativ Kants. In Kants Formulierung steckt eine doppelte humanistische Bestimmung. Jeder Mensch soll selbst Zweck, nie bloß Mittel für sich oder andere sein. Der Einzelne soll Zweck an sich, für andere soll Zweck für sich selbst sein. Aber es ist nur eines. Zugleich knüpft Kant diese Anerkennung jedes einzelnen Individuums daran, dass jeder einzelne Repräsentant der Menschheit ist. Der Einzelne ist zugleich ein je besonderer Mensch und Repräsentant eines Allgemeinen, eben der Menschheit. In der Besonderheit jedes einzelnen Individuums soll das Allgemeine, die Menschheit, Zweck an sich selbst sein. So ist Kants philosophische Konstruktion. Menschheit allerdings ist gerade nicht, wenn man jetzt mit Marx weiterdenkt, ist gerade nicht durch Gesellschaft zu ersetzen, sondern durch vergesellschaftete menschliche Gattung. Anders formuliert, habe argumentiert, Menschen wie Menschheit existieren nicht für sich. Sie sind eben kein unbedingt Erstes oder Letztes. Sie sind historisch-gesellschaftlich Gewordenes. Ihre Bedingungen eben sind die historischen und gesellschaftlichen Verhältnisse unter der Voraussetzung von Natur. Moralisch handeln können nur sozialisierte Subjekte, also unter der Bedingung von Gesellschaft. Kants kategorischer Imperativ ist genau darin falsch, dass er diese Kritik der Ethik nicht zureichend darlegt. Kritik der Ethik, wiederum Schleife, heißt, die Bedingungen der Möglichkeit moralischen Handelns offen zu legen. Also Kritik des kategorischen Imperativs heißt, was sind die Bedingungen der Möglichkeit, dass man diesen kategorischen Imperativ tatsächlich als Handlungsmaxime einhalten könnte. Und die Bedingungen, das ist mein Argument, liegen in gesellschaftlichen Verhältnissen, sodass sie nicht mehr humanistisch, sondern eben ahumanistisch zu beantworten werden. Ja, damit habe ich meinen Übergang vom Humanisten Kant zu einer wie auch immer angelegten ahumanistischen Theorie. Und der posthumanistische Imperativ, den ich euch vorschlage, zielt genau auf dieses Problem, nämlich auf das Problem, wie eine Gesellschaft verfasst sein müsste, in der der Kantsche Imperativ realisiert werden könnte, in der also kein Mensch dem anderen abspricht, ein Selbstzweck zu sein. Aber, das ist die Pointe, kann man bei Adorno lesen, es liegt gerade nicht im Belieben des Einzelnen, Mittel und Zweck nach seinem Gewissen zu unterscheiden. Mehr noch, zitiere wörtlich, der Unterschied von Mittel und Zweck ist gesellschaftlich und er ist in der kapitalistischen Gesellschaft verkehrt, so Adorno. Die kapitalistische Produktionsweise beruht darauf, die Subjekte als Mittel der Wertproduktion zu gebrauchen, während der Zweck des Kapitalismus die Verwertung des Wertes ist. Also eine exakte um 180 Grad Verdrehung dessen, was Kant vorschwebt. Ist das, was man mit Marx im Kapitalismus entdecken muss. Die Subjekte sind Mittel der Wertproduktion, Zweck der ganzen Veranstaltung ist der wertschaffende Wert. Die kapitalistischen Verhältnisse sind also eben antihumanistisch, sie widersprechen diametral Kants Forderung. Niemand solle bloß als Mittel gebraucht werden. In einer solchen Gesellschaftsform muss Kants Imperativ ein idealistisches Ideal bleiben, dem zu folgen nicht realitätsgerecht ist. Brecht kommentiert, der Mensch wäre gerne gut, doch die Verhältnisse, die sind nicht so. Mit diesen Vorüberlegungen kann man auch den Marx'schen kategorischen Imperativ aus den Frühschriften posthumanistisch reformulieren. Ich versuche das mal. Aufhebung aller von Menschen selbst geschaffenen Lebensverhältnisse, die Menschen verwehren, sich selbst wie die anderen als Zwecke zu behandeln. Also ich habe es einfach mit Kant und Marx versucht, den Dreh zu machen, dass die Lebensverhältnisse so zu gestalten sind, dass die Vorstellung oder das Ideal, jeder behandelt jeden auch als Zweck an sich selbst, dass das überhaupt gesellschaftlich machbar möglich ist. Mit der Kritik am Kapitalismus verbunden, dass die kapitalistische Grundstruktur an gesellschaftlichen Verhältnissen das exakte Gegenteil tut, nämlich die Verkehrung von Mittel und Zweck. Emanzipation wäre die gesellschaftliche Realisierung der Voraussetzungen des kategorischen Imperativs. Utopie wäre eine Welt, in der dieser Imperativ nicht bloß ideell gültig, sondern realitätsgerecht ist. Eine solche Gesellschaft würde die Gleichheit aller Menschen herstellen, indem sie jedem gestattet, sich als je differentes Einzelwesen, als je eigenes Streben nach einem gelungenen Leben zu entfalten. Diese Ethik der Utopie ist radikal, an der Wurzel humanistisch, indem sie jeden Menschen als Selbstzweck einfordert. Sie ist zugleich ahumanistisch, indem sie die Bedingungen solcher Utopie gerade nicht in dem Subjekt, sondern in den Subjekten der Natur und der Gesellschaft verortet. Mein vorletzter Argumentationsschritt, wenn man sich schon so stark auf Kant beruft, sollte man ihn ernst nehmen, also das tun, was Kant versucht hat, nämlich selbstreflexiv, kritisch zu denken, sprich, ich unterwerfe meine eigenen Überlegungen dem Versuch zumindest, sie wiederum zu kritisieren. Heißt Kritik des posthumanistischen Imperativs. Mit anderen Worten, ich erinnere gerne mal dran, meint, was sind die Bedingungen der Möglichkeit des posthumanistischen Imperativs. In den Posthumanismus geht einerseits die ahumanistische Kritik des Humanismus, andererseits die humanistische Kritik des Antihumanismus ein. Aufgrund dieser doppelten Bestimmung kann der posthumanistische Imperativ nicht unbedingt sein. Mithin kann Utopie, die diesen Imperativ als Grundprinzip realisiert, keine unbedingte menschliche Gesellschaft oder ein unbedingtes menschliches Subjekt sein. Im Resultat, es gibt kein unbedingtes. Punkt. Aufzugeben ist deshalb als Denkmodell in jederlei Hinsicht, dass es Unbedingtes gibt, dass das unbedingte Subjekt oder die unbedingte Gesellschaft werden sollen. Diese Kritik, und ich fasse das natürlich stark zusammen, konzentriert sich auf drei Bedingungen, denen der posthumanistische Imperativ unterliegt und die nach meinem Verständnis jede menschliche Gesellschaft als Bedingung haben wird und deshalb auch jede Utopie, jede vorstellbare Utopie bedingen wird. Drei, die erste. Die gesellschaftliche Verfasstheit jedes Menschen bedeutet, dass niemand ganz und nur Subjekt sein könnte. Man verfügt nicht schlechterdings über sich. Das gilt insbesondere für den Körper, das Unbewusste, das kulturelle Erbe, etwa die Sprache in uns. In keiner Utopie, die ich emanzipatorisch finden könnte, werden die Menschen ohne Körper, ohne Bewusstsein, ohne Unbewusstsein, ohne kulturelle Konstitution sein. Sie wären dann auch ohne den Genuss des Essens, des Träumens, der Sprache. Die ethische Konsequenz ist, wenn man sich auf den Gedanken einlässt, dass Utopie nicht so ein Paradieszustand ist, wo irgendwie einfach alles harmonisch wäre, sondern wo auch dann noch die Subjekte eben nicht souverän einfach über ihr Leben verfügen und maximal noch Zahnschmerzen haben. Aber es geht mit Liebeskummer schon los. In meiner Utopie wird es Liebeskummer geben, weil es uns nämlich auch keine Liebe gibt. Genauso wird es Träume geben, damit gibt es auch Unbewusstes, also Unkontrolliertes. Wenn man so versucht zu denken, also wenn man sagt, es gibt kein unbedingtes, wird es auch in der Utopie kein unbedingtes, sprich souveränes Subjekt geben, dann meine ich, kann man eine ethische Konsequenz daraus ziehen. Ich habe es mit Absicht in der alten Tradition der Morallehren formuliert. Du sollst keine Moral oder Politik fordern, die souveräne Subjekte braucht. Umgekehrt, du sollst eine Moral und Politik bestärken, die die Bedingtheit der Subjekte nicht als ihre Schwäche oder gar Knechtung zementiert. Denn bedingt zu sein heißt ja noch nicht unbedingt Knechtschaft. Das ist eine andere Frage. Zweitens, erste Bedingung, das nicht souveräne Subjekt, könnte man sagen. Zweitens, ist logisch, was kommt, wie gesagt, das die Bedingtheit von aller Gesellschaft. Ist logisch. Auch in einer positiven Utopie löst sich die Gesellschaft nicht in den Menschen auf, wie man humanistisch meinen müsste. Und sie wird auch nicht ein Paradieszustand sein. Auch dann wird es hoffentlich eine Geschichte geben, nach Marx ja erst die eigentliche Geschichte, ne? Auch dann wird es eine Geschichte geben, die vorgefunden ist, in die man hineingeboren wird, die weitergetrieben wird. Auch dann wird gehandelt, ohne alles absehen zu können, was aus dem eigenen wie dem fremden Handeln werden wird. Auch in der Utopie wird es ein wechselseitiges Konstitutionsverhältnis von Menschen und Gesellschaft geben. Sozialität bleibt deshalb notwendig, obgleich von Menschen gemacht, eine Realität eigener Art. Das hat weitreichendste Folgen für politische Utopie, die mit typischen Formulierungen auch des späten Marx meines Erachtens nicht erfasst sind. Marx etwa bewusste Rekonstitution der menschlichen Gesellschaft. Das traut dem Bewusstsein vielleicht dann doch zu viel zu. Ich würde dagegen sagen, aufgrund der differenten und nicht souveränen Subjekte auch in der Utopie und aufgrund der unhintergehbaren Differenz von Subjekten und Gesellschaft wird es in jeder positiven Utopie auch das Problem geben, wie denn eigentlich die gesellschaftlichen Belange zu regeln sind. Das Problem wird sich nicht erledigen. Das heißt, das Problem, Politik zu benötigen, wird sich nie erledigen. Ich glaube nie, dass das zum Stillstand kommt, dass sich so alles von alleine regelt. Auch daraus die ethische Konsequenz. Wir sollten nicht, auch nicht im Namen der Utopie, totale Lösungen verlangen. Sie werden auch entgegen unseres Willens herrschaftliche sein. Umgekehrt, wir sollten politische Strukturen anstreben, die Einvernehmen bei unterschiedlichen Bedürfnissen und Fähigkeiten ermöglichen. Utopie in politischer Hinsicht wäre eine Kultur, die das differente Begehren der Einzelnen sozial verträglich orientiert, damit jeder und jede Einzelne ohne Angst verschieden sein kann, nicht bloß für sich, sondern in den gemeinsamen Belangen. Das war ein implizites Adorno-Zitat für die, die es gemerkt haben. Ich lasse die dritte Bedingung mit Absicht weg, weil es nur mal ein ganz großes Fass aufmacht. Die dritte wäre, was heißt eigentlich die ganze Zeit, ich habe immer so mitgeführt, deswegen aber nur so ganz am Rande, was heißt eigentlich die ganze Zeit Bedingung der Natur? Habe ich immer wieder mal so benannt und bin ganz schnell wieder weg. So, das wäre die dritte Bedingung, die meines Erachtens Bestand hat. Da würde sich sehr viel Spannendes, glaube ich, heute dran aufhängen, oberflächlich das ganze Ökologieproblematik, generell das Verhältnis sozusagen zwischen Gesellschaft und Natur. Hochbedeutsame auch Frage für unsere Zukunft, nicht nur negativ, sondern auch positiv. Deswegen überspringe ich das einfach, weil ich sonst noch, ich habe schon so viele Fässer aufgemacht, will ich das nicht aufmachen, nur es benannt haben wir jetzt ganz kurz und komme stattdessen tatsächlich zum Schluss. Neuntens also, erfahrene Hoffnung. Der posthumanistische Imperativ lässt inhaltlich offen, worin sich Menschen als Zwecke verstehen wollen. Das mag unbefriedigend sein, könnte sicherlich näher als von mir getan bestimmt werden, ist im Prinzip aber unvermeidlich. Darin spiegelt sich die Herkunft dieses ethischen Begriffs von dem der Utopie. Er wird erst werden, er ist bloß möglich. Er ist noch nicht in jedem Wortsinne real, ist bestenfalls möglich. Das heißt nun nicht, der posthumanistische Imperativ sei inhaltlich gar nicht bestimmt. Er gibt politischer Praxis ein Ziel vor. Alle von Menschen selbst geschaffenen Lebensverhältnisse abzuschaffen, die Menschen verwehren, sich selbst wie die anderen auch als Zwecke zu behandeln. Der Zweck der Emanzipation sind die Menschen. Die Utopie sind glückliche Menschen. Der Zweck ist nicht die Veränderung der Gesellschaft um ihrer selbst oder gar um der Partei willen, sondern um der Subjekte willen. Das ist nur die Präambel einer emanzipatorischen Ethik, aber schon als allgemeine Zielbestimmung bietet sie eine gewisse abstrakte Orientierung in der Bestimmung der Kampflinien, der Wahl der Mittel, der Organisationsformen und nicht zuletzt der Propaganda der Linken. Die könnte meines Erachtens ethisch reflektierter ausfallen. Kant hat sehr gut daran getan, seinen Imperativ so allgemein zu formulieren, und darum bin ich ihm ja gefolgt. Dadurch war sein Imperativ nämlich als Erbe zu gebrauchen. Zudem, klassisches Argument der kritischen Theorie, Theorie und hier Ethik, die der Praxis konkret sagen wollte, wie es geht, verhebt sich unweigerlich. Sie kann maximal beanspruchen, um es nochmal mit Marcuse und Dutschke zu sagen, das Bewusstsein für Möglichkeiten zu öffnen. Das haben die zwei ja für das eigentlich anstehende Problem gehalten. Das Bewusstsein für Möglichkeiten zu öffnen. Darin ist kritische Theorie wie Ethik idealistisch und gerade darum Vorschein einer Welt, die Bewusstsein und Moral mehr zutraut, als heute zulässig ist. Der Posthumanismus reflektiert, dass jeder und jede Einzelne zum Selbstzweck nur gesellschaftlich werden kann, nicht für sich sein kann. Deshalb führt posthumanistische Ethik zu nichts weniger als zur Forderung der Revolution. In dieser Gesellschaft ist sie nicht zu verwirklichen, aber bindet diese Forderung an die bisherige Geschichte versuchter Emanzipation. Der Posthumanismus verinnerlicht die politische Erfahrung, die durch Generationen von Besiegten, Resignierten und Verfolgten wie ein Alb auf unserem Denken und unserer Zukunft lasten muss oder wenigstens lasten müsste. Das nicht aufgehbare Ideal des Einzelnen als Selbstzweck widerstreitet jedweden Stalinismus, jedweder totalitären Anwandlung, die der Einzelnen im Namen des Fortschritts missachtet. Solcher Fortschritt ist im Rückblick des Benjaminschen Angelus Novus hat sich immer wieder als dasselbe herausgestellt, zitiere ihn, eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft. Posthumanistische Ethik will also nicht nur Vorschein möglicher Utopie sein, sie begründet sich vor allem anderen als Reflexion vergangener, erfahrener Hoffnung. Eine Hoffnung, die unsere Geschichte eben nicht übergeht, sondern von ihr als Erfahrung ausgeht. Diese Geschichte der Kämpfe um Emanzipation gibt Grund zur Hoffnung, allerdings nur unter der Bedingung radikaler Selbstkritik. Ein Prinzip Hoffnung ist meines Erachtens nicht mehr gültig. Die Linke hat es historisch erledigt. Sie ist längst zu dem Stand der Schuld getreten, der ganz großen Schuld des Stalinismus und der vielen kleinen. Hoffnung auf eine andere Welt ist nur noch zulässig, wenn sie diese eigene Geschichte als Erfahrung annimmt. In diesem Sinne glaube ich, erfahrene Hoffnung ist die Wurzel posthumanistischer Ethik. Damit danke ich für eure große Geduld.